Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. How beautiful this perfect union between divinity and humanity. Wie schön ist diese vollkommene Vereinigung zwischen Gottheit und Menschheit. That's something we have to constantly grow into. Das ist etwas, in das wir ständig hineinwachsen müssen. So, our salvation is secure because our faith and God's power work together. Unser Heil ist sicher, weil unser Glaube und die Kraft Gottes zusammenwirken. And I want to note another thing. Und ich möchte noch etwas anmerken. I like how the Apostle Peter says here. Mir gefällt, wie es der Apostel Petrus hier ausdrückt. He says, until our full salvation is ready to be revealed in the last time. Er sagt, bis unsere vollständige Erlösung bereit ist, um in der letzten Zeit offenbart zu werden. Now, let me ask you a question. Ich möchte dir eine Frage stellen. Are you saved? Bist du gerettet? Now, if I ask any Christian that question, the standard answer is, of course I'm saved. Wenn ich einem Christen diese Frage stelle, lautet die Standardantwort, natürlich bin ich gerettet. But do you know that this is actually not true. Wusstest du, dass das nicht ganz stimmt? Because if you study the Bible carefully, wenn du die Bibel sorgfältig studierst, and especially if you look at it a little bit into the grammar, how things are expressed, vor allem wenn du ein wenig in die Grammatik schaust, wie die Dinge ausgedrückt werden, you will find out that while you are saved, you are being saved. Wirst du herausfinden, dass während du gerettet bist, du gerettet wirst. You see, your salvation did not happen to you when you accepted Jesus as your Lord and now it's all finished. Deine Erlösung geschah nicht, als du Jesus als deinen Herrn angenommen hast und jetzt ist alles abgeschlossen. No. It's a salvation that started, but will reach its completion only when you are in heaven with Jesus forever. Nein, es ist eine Errettung, die bereits begonnen hat, die aber erst vollendet sein wird, sobald du für immer mit Jesus im Himmel bist. And this is what Peter is expressing here. Das bringt Petrus hier zum Ausdruck. When he says our full salvation will be revealed in the last days. Wenn er sagt, unsere vollständige Erlösung wird in den letzten Tagen offenbart werden. Look. Schau. Your full salvation includes the redemption of your body. Deine vollständige Errettung schließt die Erlösung deines Körpers mit ein. Paul describes it to the Philippians. Paulus beschreibt es den Philippern. He talked about it in the epistle to the Corinthians. Er spricht darüber in den Briefen an die Korinther. In the first as well in the second letter. Im ersten und im zweiten Brief. Your full salvation has only come to its completion. Deine vollständige Erlösung ist erst dann vollendet. When you will have a glorified body. Wenn du einen verherrlichten Körper haben wirst. A body that will never age. Einen Körper, der nie altert. And the body that is not subject to deprivation, to just aging. Und der dem Alten nicht unterworfen ist. So in million years in heaven, you will still have the same perfect body. Du wirst somit in Millionen von Jahren im Himmel immer noch denselben perfekten Körper haben. See, today you don't look physically the way you looked 30 years ago. Heute siehst du körperlich nicht mehr so aus wie vor 30 Jahren. In heaven, after a million years, you will still have the same body. Im Himmel wirst du nach einer Million Jahren immer noch denselben Körper haben. You will not need to eat, but you can if you want to. Du wirst nicht essen müssen, aber du kannst essen, wenn du willst. Your body has been transformed into a spiritual and yet real body. Dein Körper hat sich in einen geistlichen und doch realen Körper verwandelt. That's what 1 Corinthians 15 describes so beautifully. Das wird im 1. Korinther 15 so schön beschrieben. So my salvation started when Jesus came into my life, but it's not yet completed. Meine Errettung begann also, als Jesus in mein Leben kam, aber sie ist noch nicht abgeschlossen. Now let me repeat something I've already said. Lass mich nun etwas wiederholen, was ich bereits gesagt habe. Some things we need to repeat. Es gibt Dinge, die wir wiederholen müssen. While I'm a person that is excited about living in heaven with Jesus forever. Auch wenn ich ein Mensch bin, der sich darauf freut, für immer mit Jesus im Himmel zu leben. You know, I feel like Paul. I desire to depart here and be with Christ. Ich fühle wie Paulus. Ich wünsche mir so sehr, von hier wegzugehen und bei Christus zu sein. So much. So sehr. But I also enjoy living my life here every day with Christ. Aber ich genieße es auch, jeden Tag mein Leben hier mit Christus zu leben. And I will keep repeating until people grab it in their hearts. Ich werde es immer wieder wiederholen, bis die Menschen es in ihrem Herzen verinnerlicht haben. That salvation includes abundant life here and eternal life there. Dass Errettung ein Leben in Fülle hier auf Erden und ein ewiges Leben dort beinhaltet. We must not allow ourselves to be pulled into one or the other. Wir dürfen nicht zulassen, in das eine oder das andere hineingezogen zu werden. I'm telling you really honestly. Ich sage dir ganz ehrlich. I know so few people who have grasped that and live it. Ich kenne so wenige Menschen, die das begriffen haben und es leben. Some people who are so desperate for heaven. Es gibt Menschen, die sich so verzweifelt nach dem Himmel sehnen. They live detached from this life that we live here. Dass sie losgelöst von diesem Leben leben, das wir hier führen. In fact, the sad thing is most people that are desperate for heaven are people who are sick, depressed and can't wait to get out of this world. Das Traurige ist, dass die meisten Menschen, von denen wir wissen, wie verzweifelt sie nach dem Himmel sind, krank und depressiv sind und es nicht erwarten können, diese Welt zu verlassen. I think it's sad. Das ist wirklich traurig. So I believe that God wants a people. Ich denke, Gott wünscht sich ein Volk, who in their hearts have fully grasped what it means salvation now. Das in seinem Herzen vollkommen begriffen hat, was es bedeutet, jetzt errettet zu sein. Live the abundance of what Jesus paid for through the new covenant now. Bereits jetzt in der Fülle dessen zu leben, wofür Jesus durch den neuen Bund bezahlt hat. Then, while they live this already now, at the same time, their hearts are so excited about the fullness of their salvation. Während sie das jetzt schon leben, sind sie im Herzen aber gleichzeitig so begeistert davon, dass ihre Errettung vollendet wird. That's what we need. Das ist es, was wir brauchen. See, I used to be a person who was so focused on heaven after the life on earth that I couldn't enjoy my life today. Ich war früher ein Mensch, der so sehr auf den Himmel fixiert war, dass ich mein Leben im Hier und Jetzt nicht genießen konnte. And Jesus had to rebuke me. Jesus musste mich zurechtweisen. He literally woke me up one night and he said, it makes me very sad. Er weckte mich buchstäblich eines Nachts auf und sagte, das macht mich sehr traurig. So I had to confront my heart. Ich musste mich meinem Herzen stellen. Enjoy my salvation now, which is abundant life in Jesus, day by day. Ich genieße jetzt meine Erlösung, die Tag für Tag ein Leben in Fülle in Jesus ist. And all the time keeping my focus that one day this will be here forever. The fullness of salvation I will have reached. Und richte mich ständig darauf, dass ich eines Tages für immer die Fülle des Heils erreicht haben werde. That's the people the world needs to see. Das ist es, was die Menschen auf der Welt erkennen müssen. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.